Da lieg ich unterm Baum und grase frisches Grün. Nehm die Harmonika und blase Melodien aus Wasser und aus Wind, der säuselt mir die Augen klein. Das Wasser spült sie zu. Ich tauche in den Nebel ein und seh dich zart im Nebel stehen. Die Haare fallen schön in schweren Flechten in dein Schleiergesicht. Schade, greifen kann man dich nicht. Gärtner, unbeschallt, flechten dir den Morgenkranz aus Blumen bunt bemalt, laden dich zum Morgentanz mit andachtsvollem Kälberblick. Seh ich dem Reigen zu. Seh, wie ihr leise durch den Nebel schwebt. Gerne hätte ich euch ein Lied dazu gewebt. Mm-hmm. mich fordernd an, bringt mich um den Schlaf, wünscht sich freie Bahn, und ich tauch aus dem Nebel auf. Die Gärtner wenden Gras. Ich hätt mich gern in euren Reigen verpflanzt. Gerade hätt ich mich mit dir vertanzt. Und ich tauch aus dem Nebel auf. Die Gärtner wenden Gras. Ich hätt mich gern in euren Reigen verpflanzt. Gerade hätt ich mich mit dir vertanzt.